Und die lässt man nicht im Stich. Hier ist der Mann, der rennt, wenn es brennt, und das Ziel verlässlich. Hier geht es echt beschissen und ich bin in Not. Ich versuch dich zu erreichen und du stellst dich tot. Du bist lästig und hässlich, denn die Seele ist hässlich. Und das finde ich grässlich. Du hast mein Geld und ich fühle mich betrogen, denn die Arschkarte hat mal wieder ich gezogen. Du bist lästig, vergesslich. Meine Seele ist hässlich. Deine Seele ist hässlich. ist hässlich. Hässlich. Hässlich. Meine Seele ist hässlich. Hässlich. Hässlich. Meine Seele ist hässlich.